1. König David erkundigt sich, ob noch jemand ausdem Haus Sauls übrig geblieben sei, im Jonathans Willen Barmherzigkeit zu erweisen. 2. Es gab einen Beamten aus Sauls Family namen Seba, den man zu David rief. Der König fragte ihn, ob Seba sei, woraufhin dieser antwortet, Dein Sklave. 3. Der König fragte weiter, ob niemand mehr aus Sauls Haus übrig sei, damit im Barmherzigkeit nach Gottes Art erweisen kann. Seba erwidert dem König, dass noch ein Sohn Jonathans lebe, deren den Fassen Lama sei. For, als der König fragte, wo sich dieser befand, antwortet Seba, sei im Haus Meschias, des Sohns Amiels, in Lodebar. 5. Daraufhin sandt König David Boten aus, in aus Lodebar, ausdem Haus Meschias, des Sohns Amiels, zu holen. 6. Als Meribal, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor David trat, warf sich ehrfurchtig nieder und huldigt ihm. David rief seinen Namen, worauf Meribal antwortet, Hier ist dein Sklave 7. David beruhigte ihn und erklärt, dass im seines Vaters Jonathan Willen Barmherzigkeit erweisen und im das gesamte Besitztum seines Großvaters Saul Zurich geben word, zu dem Solti er fortan Stetson David's Tisch speisen. 8. Meribal huldigt ernut und fragte demütig, Was ist dein Sklave, dass du dich einen toten Hund wie mich kommest? 9. Daraufhin rief der König Sauls ehemaligen Beamten Seba und erklärt im Eich übertrige den gesamten Besitz Sauls und seiner Familie dem Sohn deines Herrn, 10. Du und dein Sohn soe dein Sklaven sollt das Land für in Bestellen und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn ausreichen Nahrung hat. Meribal selts jedoch soll jedesiten meinem Tisch speisen Seba hat 15 Sohn und 20 Sklaven. 11. Seba erwidert dem König, Gans why mein Herr, der König, seinem Sklaven befehlt, so word dein Sklave handeln folglich speist Meribal fortan and David's Tisch, glich einem der Koniglichen Prinzen. 12. Meribal hat einen kleinen Sohn namens Mika. Al Personen, die in Seba's Haus lebten, wherein jedoch Meribal Sklaven. 13. Meribal wohnte in Jerusalem, da standig and der Tafel des Konigs speist, obwohl und baden fassen lahm war.